Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und begrüße euch zur 42. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands, heute am 28. November. Wir beginnen mit 4 Minuten Verspätung um 20.34 Uhr. Mein Name ist Baku, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll steht hier. Isan und bitte alle. Anwesend sind der Elder, die Sandra, die Vaku und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und wir haben, glaube ich, 2 Protokolle. Jo, da haben wir einmal das Protokoll vom 17.10. und einmal das vom 14.11. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die einstimmig angenommen und machen weiter mit den Tätigkeitsberichten. Und ich beginne, ich hatte am 18. November die Düsseldorfer Vorstandssitzung. Dann habe ich ein tatsächlich längeres Interview den westfälischen Nachrichten gegeben wegen den vorgezogenen Neuwahlen. Da gibt's auch einen Artikel zu. Ich habe den hier im Protokoll verlinkt, der ist bestimmt ganz toll, aber leider Paywall. Ich kann gerade noch so meinen Namen lesen und dann eigentlich nichts mehr. Ich hatte die Dame auch gebeten, mir den Text noch zu schicken, aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Dann hatten wir am 20.11. die AGÖ-Sitzung. Am 21. war ich kurz in der WUFO-Sprechstunde, auch nochmal wegen Neuwahlen und so weiter. Dann habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet für das Online-Treffen zum Ruhrparlament. Ein bisschen Orga-Kram noch für die Aufstellungsversammlung gehabt. Dann war das Vorbereitungstreffen online Ruhrparlament am 23. November. Dann habe ich eine Antwortmail für die diversen EU-Anfragen formuliert, die aus der BGS kommen, dass die Leute zumindest alle schon einmal von uns angeschrieben werden, dass es noch ein bisschen dauert mit dem Formular, dass das erst nach dem 8. Dezember zur Verfügung steht. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon fast 50 Anfragen aus der Bundesgeschäftsstelle bekommen und sind alle fleißig dabei, den Leuten zu antworten. Dann habe ich noch eine Infomail vorbereitet für die NRW-Infomailing-Liste bezüglich der vorgezogenen Neuwahlen, was schon so geraunt wird an Terminen und ja, was wir halt eben in Angriff nehmen müssen und dann halt noch so die Kleinigkeiten, Kalenderpflege, Spam und Tickets. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir danach, wenn wir alle durch sind. Als nächstes ist der Elder dran. Ja, schönen guten Abend euch allen. Auch von mir ein paar Sachen. Ich denke mal, die letzten 2 Wochen waren diesmal ein bisschen produktiver als die Wochen davor, die ich da schon mal hatte. Also da kamen einige Sachen dabei. Es waren unter anderem 2 Team-Pol-GF-Sitzungen. Jetzt am Dienstag, also quasi vorgestern und in der Woche davor an dem Dienstag, an dem ich mich auch mit den Geschäftsführern der anderen Landesverbände beziehungsweise auch des Bundes dann auch mit vernetzt habe, sofern sie überhaupt als solche genannt werden. Ansonsten sind das andere Vorstandsmitglieder, die halt diese Aufgaben übernehmen. Weiterhin, ich habe jetzt also mit im Tätigkeitsbericht habe ich das Anhängerschieben mit dabei. Da geht es also um den landeseigenen Anhänger, den es gibt. Den musste ich ein paar Mal bewegen, weil es den beziehungsweise einfach damit er wieder in Aktion tritt und auch wieder da kommen kann. Der soll nämlich auch für die kommende Aufstellungsversammlung auch wieder vorbereitet werden. Da kommt einiges mit dazu. Dazu arbeite ich noch weiterhin an der Expertenabfrage. Die habe ich inzwischen auch schon in einem finalen Stadium jetzt schon auch in der Cloud hinterlegt, damit sie auch vom der Vorstand auch mit angucken kann. Mal gucken, wie es da aussieht und wie wir die Verbreitung davon auch vorantreiben können, damit wir eben auch langsam da unsere Experten im Landesverband auch jetzt ermitteln können und auch mal versteckte Talente erkennen können. Dazu kommt natürlich die typischen Standardsachen wie Ticketschubsen, Spamgelösche. Da habe ich auch bemerkt, Spoof wird immer besser. Also passt bitte hoffentlich auf, nicht alles ist tatsächlich das, worauf es aussieht. Weiter noch hier im Privaten habe ich angefangen, den Twitch-Stream und die Vorbereitung zum Ausbau weiter ein bisschen voranzutreiben. Ich habe angefangen, ein bisschen meine Hardware hier umzustellen, dass es dann ein bisschen besser läuft, technisch auch besser läuft. Ich weiß nicht, ob man da die Qualitätsunterschiede zu vorher schon mal langsam erkennt. Ich hoffe, das kann man auch mitbekommen. Dazu zwei große Sitzungen. Einmal die KMV in Münster, die ich als VL vor Ort begleiten musste und konnte. Hat mich also auch gefreut, dass wir da auch wieder eine KMV stattfinden lassen konnten. Leider hat sie dazu zum Ergebnis geführt, dass wir dort den Kreisverband auflösen mussten. Man merkt, es gibt wieder Aktivität da und auch einige Leute sind auch noch vor Ort. Da versuchen wir jetzt auch die Motivation vor Ort auch wieder ein bisschen zu verbessern. Und dazu noch eben einmal das Online-Treffen zum Ruhrparlament, was leider in sehr, sehr kleinem Kreis stattgefunden hat. Da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Teilnahme dran. Da wird es aber was in Zukunft noch mal ein bisschen geben. Da sind wir auch schon in Vorbereitung dran. Ansonsten war es uns. Dankeschön. Danke dir. Und dann haben wir als nächstes die Sam. Jo, bei mir steht eigentlich auch alles im Pad. Ich mache wie üblich an 7 Tagen die Social Media Arbeit. Es gab zum Beispiel jetzt, weil ja die Gewalt gegen Frauenwoche ist, gab es einige Programm Sharepics und Piratenprogrammpunkte. Dann habe ich AGÖ-Arbeit gemacht, Protokollvorbereitung. Ich war bei der AGÖ-Sitzung und habe Tickets, Mails, Spams gemacht und auch etliche UU-Anfragen bearbeitet. Danke dir und dann haben wir noch die Sandra. So, ich habe jetzt alles lauter gestellt. Ich hoffe, ihr könnt mich besser verstehen. Die letzte Sitzung am 25.11. habe ich ausfallen lassen. Ich sitze im Moment so ein bisschen in einem seelischen Loch. Ein paar Spams im ET verursacht und beim ersten Schwung der Anfragen nach Unterstützerformularen bearbeitet. Blogtext zum sozialen Arbeitsmarkt noch nicht fertig. Aufgebaut ist dieses zu diesem PDF aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Ich habe euch das mal auf Zeile 90 verlinkt. Und das Arbeitspad, was wir dazu benutzen, zur Infosammlung oder wenn jemand was Gutes beitragen möchte, habe ich euch auf Zeile 92 verlinkt. Ihr könnt alle gerne daran mitarbeiten, die sich fürs Thema Soziale interessieren. Dann habe ich die Teilnahme und die Kandidatur im Wiki eingetragen zur AV am 8. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Sehe ich nichts. Dann mache ich weiter mit Bericht Statistik. Mitglieder stand heute 28. November 1314, davon stimmberechtigt 574. Das geht also doch stetig runter hier bei uns. Barkassenbestand und Kontostände sind im Pad, sind aber schon aus der letzten Sitzung, von daher lese ich die jetzt nicht nochmal vor. VKV-Kontostände findet ihr immer, aktuellste Übersicht immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Und dann geht es auch schon weiter mit den Terminen. Da haben wir als nächstes am 8.12. die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl in Bielefeld. Am 20.12. ist eine Kreismitgliederversammlung und Aufstellungsversammlung in Duisburg. Dann voraussichtlich, ich habe den Termin mal so reingeschrieben, am 20. Januar die Einreichungsfrist für die Landeslisten bei den LandeswahlleiterInnen. Am 23. Februar voraussichtlich die vorgezogene Bundestagswahl. Am 2. März die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Dann haben wir noch unseren Landesparteitag am 22. und oder 23. März. Ebenfalls in Bielefeld und der letzte Termin ist dann hier die Kommunalwahl am 14. September. Haben wir da was vergessen? Gibt es da noch was zu ergänzen? Gut. Alle Termine der Piraten NRW findet ihr immer in unserem Kalender auf der Webseite piratenpartei-nrw.de unter Landesverband Termine. Wenn ihr Stammtische, Sitzungen, Infostände, Veranstaltungen oder ähnliches habt, Termine bitte immer gerne an uns, damit wir die da eintragen zur weiteren Verbreitung. Gut, Anträge hatten wir keine. Im Umlauf hatten wir einen Mitgliedsantrag, Ticket Nummer 529634. Und damit haben wir ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Jo, ich renne mal hier weiter durch. Aktuelles aus den Kommunen NRW, Stadt, Landkreis, Fluss. Gibt es hier was zu berichten? Gerne aus dem ZuhörerInnenraum. Das ist auch nicht der Fall. Kommunalwahl habe ich hier als nächstes. Da steht jetzt nur noch mal drin. Vorbereitungstreffen Ruhrparlament ist gewesen. Elder hat es schon gesagt. Es waren leider nur 3 stimmberechtigte Mitglieder da. Und deshalb haben wir uns überlegt, im Januar irgendwann nochmal einen neuen Termin zu machen, in der Hoffnung, dass ein paar mehr kommen. Denn wenn das nicht der Fall ist, macht es wenig Sinn, die Anstrengungen zu unternehmen, da überhaupt zu dieser Wahl anzutreten. Dann haben wir hier noch die Vernetzung, Anregung aus der Marina. Elder, gibt es da was Neues? Aktuell noch keine Rückmeldung. Ich warte jetzt dann nochmal. Ich habe auch nochmal nachgehakt. Ich warte dann noch auf eine Vernetzung. Also ich bin gerade noch dran. Ich habe das auch noch mit dem Schirm und würde dann, sobald da was spruchreich ist oder sobald da wir da irgendwie vorankommen, würde ich auch noch Bescheid geben. Alles klar. Gut, dann haben wir als nächstes die Bundestagswahl. Müssen wir eigentlich mal umdrehen. Die Bundestagswahl vor die Kommunalwahl nehmen. Wir haben dann eine Wiki-Seite NRW-Bundestagswahl 2025. Da ist auch ein Link zu den bisher einzigen 2 Direktkandidaten, Kreiswahlvorschlägen, die wir haben. Was es dann halt so an Neuigkeiten gibt, findet man dann halt eben auch auf dieser Arbeitsseite im Wiki. Dann haben wir die Aufstellungsversammlung. Da habe ich jetzt nochmal gerade einen Text vorbereitet, um den über die NRW-Info zu schicken. Ich habe gesehen, danke, Isan, du hast schon lektoriert. Soll ich das so rausschicken morgen? Oder will nochmal jemand schauen? Zustimmung durch Schweigen. Dann schicke ich das morgen so raus. Okay, unter sonstiges Wichtiges haben wir ein älteres Ticket. 528409, die Bitte, sich an einer gemeinsamen Aktion zum sogenannten Sicherheitspaket zu beteiligen, haben wir auch gemacht, haben den Herrn Reul angeschrieben, haben aber keine Antwort bekommen. Okay, ein NÖ-Teil hatte ich euch ja schon angedroht. Ansonsten wären wir am Ende der Sitzung. Es sei denn, es springt jetzt noch jemand in den Sprechenraum oder ihr habt auch was, liebe Kolleginnen. Vincent, hallo. Hallo, ich hätte eine kleine Info, die vielleicht für euch interessant ist aus Bonn. Also es gab auf jeden Fall eine Abfrage schon dort, ob es Leute für die Direktkandidatur gibt. Die läuft aktuell. Das wollte ich eigentlich vorhin zum Teil aus den Kommunen berichten, aber schiebe ich jetzt mal kurz nach. Das ist vielleicht für euch interessant. Ja, okay, danke dir. Ja, das Problem ist ja, dass da auch 200 Unterschriften gesammelt werden müssen. Es ist halt alles sehr eng, ja. Und wir haben die Kommunalwahl, wo sich die Leute sowieso auch noch drauf vorbereiten in den Kreisen. Okay, wenn wir da nichts mehr haben, haben wir noch einen neuen Termin. Nächste Sitzung ist der 12.12., die Woche nach unserer Aufstellungsversammlung. Das ist natürlich wieder ein Donnerstag und wir beginnen auch wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und damit beende ich die kurze Sitzung heute um 20.50 Uhr. Vielen Dank.